haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Schatz im Silberwald. Erster Teil. Gegen einen Spaziergang im Wald habe ich in der Regel nichts einzuwenden. Es sei denn, es regnet oder sämtliche Waldwege sind mit hechelnden Sportlern überfüllt, die einem lauthals ein »Grüß Gott« entgegenschmettern. Als mir Frau Berger den lauschigen Wald zeigte, sah ich weit und breit keine Menschenseele, die uns stören konnte, was mir wiederum nicht ganz geheuer war. Dieser Wald wurde bis vor kurzem von Ausflüglern gemieden. Und woran liegt das? Da hinten ist eine Mülldeponie. Wenn der Wind aus Nordosten bläst, weht der Gestank direkt in den Wald. Und der Wind bläst fast immer aus Nordosten. Und ich soll den Wind drehen und Sie bezahlen mir dafür ein fürstliches Honorar? Ich verkaufe Getränke im Wald. Interessant. Was trinken Rehe und Füchse am liebsten? Cola oder Whisky? Ich verkaufe die Getränke an die Schatzsucher. Und die Schatzsucher tarnen sich als Silbertannen? Jetzt sind keine mehr da. Die haben Angst bekommen. Vor ihnen oder vor dem Gestank? Auf dem Internet hat jemand verbreitet, dass im Silberwald ein Silberschatz vergraben liegt. Nomen est omen, wie der olle Lateiner sagt. Ursprünglich dachte man, dass der Silberwald so heißt, weil er von Silbertannen dominiert wird. Heute aber gehen einige davon aus, dass die Römer einen riesigen Silberschatz im Wald vergruben. Man weiß allerdings nicht, ob der Schatz noch immer hier liegt oder ob die Römer ihn selber wieder ausgruben. Und ich soll jetzt in der Erde nach Silbermünzen buddeln. Wie hoch ist meine Provision? Sie sollen dafür sorgen, dass sich die Schatzsucher wieder in den Wald getrauen. Und wie soll ich das bewerkstelligen? Zwei Schatzsucher sind in den vergangenen 2 Monaten ums Leben gekommen. Genickbruch beim einen, der andere wurde von einer Tanne erschlagen, angeblich. Sie vermuten, dass ein alter Römergeist die beiden ins Jenseits befördert hat. Tatsache ist, dass auf dem Internet die wildesten Gerüchte herumgeboten werden. Angeblich gibt es anonyme Drohungen, dass schon bald ein drittes Opfer zu beklagen sein wird. Verstehe. Sie möchten nicht, dass Ihnen plötzlich ein schwerer Vogel auf den Kopf fällt oder etwas Ähnliches. So ist es. Ich liebe den Wald und ich habe gute Geschäfte gemacht mit den Schatzsuchern. Finden Sie heraus, was hier im Wald geschehen ist und überführen Sie den Mörder. Ich nickte und wartete. Frau Berger kramte in ihrer Handtasche und reichte mir ein paar Banknoten. Es waren nicht viele, aber genug, um einen Tag im Wald zu verbringen. Der Betrag reichte auch aus, um mir den Besuch des Polizeipräsidiums ein wenig zu erleichtern. Na, Maloney? Noch immer nicht im Lotto gewonnen? In Amerika haben 2 Leute je 300 Millionen Dollar gewonnen. Man muss sich das einmal vorstellen. 300 Millionen Dollar. Damit könnte man unsere Polizei mit Flugabwehrraketen und gepanzerten Wagen ausrüsten. Und die Polizisten durch fleißige Roboter ersetzen. 2, 3 Knöpfe zur Steuerung sollten genügen. Welcher Knopf ist bei Ihnen für Mord zuständig? Mord? Davon weiß ich nichts. Uns wurde seit 3 Wochen kein Mord gemeldet. Vermutlich sind den Mördern die Formulare ausgegangen. Unsere Aufklärungskampagne war ein voller Erfolg, Maloney. Sprechen Sie mit Ihrem Nachbarn, bevor Sie ihn erschlagen. Trennen Sie sich von Ihrer Frau, bevor Sie sie erschießen. Verbrechen muss man vorbeugen, Maloney. Das ist wie mit Zähneputzen. Wenn Blut fließt, ist es meist zu spät. Und was ist mit den Toten im Silberwald? 2 Unglücksfälle. Einer hat sich das Genick gebrochen, als er einen Abhang herunterfiel. Der andere wurde von einer Tanne erschlagen. Wir haben die Tanne konfisziert, Maloney. Die Spuren sind eindeutig. Einer meiner Kollegen findet übrigens, dass man Bäume vor Gericht stellen sollte. Pflanzen, so heißt es, hätten eine Seele. Und wer eine Seele hat und Leute tötet, der gehört vor Gericht. Die beiden Verunglückten haben im Wald nach einem Silberschatz der Römer gesucht. Alles Unsinn, Maloney. In dem Wald gibt es keinen Schatz und in dem Wald gibt es keine Römer. Das wäre uns aufgefallen. Sie weigern sich also, den Doppelmord aufzuklären. Versuchen Sie es mit Lottospielen, Maloney. Einen Sechser zu tippen ist wesentlich einfacher, als nach einem Mörder zu suchen, den es nicht gibt. Am Nachmittag ging ich wieder in den Silberwald. Diesmal war der Gestank der Deponie derart penetrant, dass selbst die Eichhörnchen die Nase zuhielten. Ein Mann in einem grünen Overall schien das nicht zu kümmern. Was wollen Sie hier? Sind Sie auch einer dieser verrückten Schatzsucher? Maloney ist mein Name und ich suche ein wenig Ruhe und Beschaulichkeit. Mit der Beschaulichkeit ist es schon lange vorbei im Wald. Die Deponie stinkt schon seit Jahren, ohne dass die Behörden etwas unternehmen. Und mir stinkt es ebenfalls, ohne dass ich etwas machen kann. Ich liebe diesen Wald. Ich wurde in diesem Wald gezeugt und jetzt wird er verschandelt und von verrückten Schatzsuchern heimgesucht. Den Schatzsuchern scheint das aber nicht gut zu bekommen. Dem Wald muss man mit Respekt begegnen. Er ist wie ein Lebewesen. Wenn man respektlos mit ihm umgeht, kommt man zu Tode. Sind Ihre Eltern auch zu Tode gekommen, als Sie im Wald respektlos Sex hatten? Das ist natürlich. Das ist wunderbar. Wenn man aber den Waldboden umgräbt, dann hat man es nicht anders verdient, als zu Tode zu kommen. So wie dieser Mann da? Was für ein Mann? Da liegt doch jemand neben der Tanne. Tatsächlich. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wissen Sie, die Leute lassen jeden Dreck im Wald liegen. Zum Beispiel eine Leiche, um Entsorgungsgebühren zu sparen. Das ist der dritte innerhalb weniger Wochen. Der Wald rächt sich. Spüren Sie, wie er triumphiert? Ich spürte nur ein Ziehen in der Schulter, als ich mich bückte und den Toten genauer begutachtete. Diesmal hatte der Wald ganz unwäldisch zugestochen. Das Messer steckte noch zwischen den Rippen des Toten. Die Polizisten sammelten Spuren und waren dabei so akribisch, dass selbst Fingerabdrücke aus der Römerzeit den Weg ins Polizeiarchiv gefunden hätten, falls der Wald tatsächlich einst von Römern bevölkert worden war. Üble Sache, Maloney. Das Messer steckt zwischen den Rippen der Leiche. Einen Unfall können wir trotzdem nicht ausschließen, Maloney. Der Mann soll in das Messer gefallen sein. So etwas kommt vor. Ich erinnere mich an einen Fall aus dem Jahr 1963. In Brieg. Ein betrunkener Mann fiel vom Balkon. So unglücklich, dass er von einem Sonnenschirmständer durchbohrt wurde. Natürlich nicht vom Ständer, sondern von der Spitze, die man in den Sonnenschirm steckt. Der Wald schlägt unbarmherzig zu. Jahrelang haben die Behörden tatenlos zugesehen. Jetzt ist es dem Wald zu viel geworden. Herr Strebel glaubt, dass der Wald ein rachsüchtiger Organismus ist. Interessant. Ich habe ein Buch gelesen. Ah. Darin steht, dass alle Naturkatastrophen Racheakte der Natur sind. Wenn wir Schlechtes über einen Baum erzählen, kann morgen ein Passant im Wald erschlagen werden. Wenn das so einfach wäre, würde ich einen Wald engagieren, um die hiesige Polizei auszurotten. Dieser Wald wurde in den vergangenen Wochen gepeinigt. Vom Gestank und von den Schatzsuchern. Ich werde den Wald verteidigen. Ich plädiere auf Notwehr. Und ich plädiere auf verminderte Zurechnungsfähigkeit. Sie sind doch nicht richtig bei Trost. Oder möchten Sie von Ihrer eigenen Schuld ablenken? Was haben Sie für ein Alibi, Herr? Herr Strebel? Ich bin unschuldig, ich benötige kein Alibi. Vor dem Herrn und vor der Polizei sind alle gleich und alle benötigen ein Alibi. So ist es, Maloney. Unser Labor wird alle Fasern und Partikel untersuchen, die wir im Umfeld der Leiche finden. Wir werden deshalb etwa 15 Kubikmeter Waldboden abtragen lassen. Das lässt der Wald nicht zu, er wird sich rächen. Wir beteiligen uns an einem Forschungsprojekt. International. Body and More. Dabei geht es darum, herauszufinden, weshalb Leichen an einem bestimmten Ort gefunden werden. Sie möchten herausfinden, ob es Orte gibt, die auf Leichen anziehend wirken. So ist es, Maloney. Leider dauert die Auswertung von 15 Kubikmeter Waldboden etwa 8 Jahre. Aber danach wissen wir genaueres. Der Wald lässt sich nicht für Experimente missbrauchen. Sie sollten sich in Acht nehmen, wenn Sie ihn künftig betreten. Sie drohen einem Polizeibeamten? Ich mache Sie lediglich auf die Gefahr eines Racheaktes der Natur aufmerksam. Im Namen der Natur, Freunde vom Grünwiel, Sie sind verhaftet. Ich? Aber ich bin unschuldig. Das sagen alle. So, jetzt ist Feierabend. Ich habe ein Kreuzworträtsel aus Deutschland erhalten, Maloney. Ein riesiges Poster. Ist 4 Quadratmeter groß. Das ist eine Herausforderung, Maloney. Der Wald wehrte sich nicht, als Herr Strebel verhaftet wurde. Ich suchte nach meiner Klientin und fand sie zusammen mit einer Frau, die blendend aussah. Aber im Kopf ein wenig wirr schien. Die Frösche sind gegen einen EU-Beitritt. Den Vögeln ist es egal, die sind in der ganzen Welt zu Hause. Und was ist mit den Silbertannen? Sind sie dafür, dass Bundesräte weniger verdienen sollen? Bis zu den Bäumen bin ich noch nicht vorgedrungen. Frau Kern hat telepathische Fähigkeiten. Sie kann mit allen Lebewesen gedanklich kommunizieren. Das klingt nicht schlecht. Dann werde ich jetzt an etwas ganz intensiv denken. Und Sie werden mir danach verraten, an was ich gedacht habe. Männer wie Sie haben die ewig gleichen Gedanken. Tiere sind viel flexibler. Igel zum Beispiel denken sich ganze Romane aus. Und veröffentlichen die Bücher unter Pseudonym. Ich habe Frau Kern gebeten, mit den Tieren im Wald zu kommunizieren. Die Tiere sind stumme Zeugen der Morde. Man muss sie zum Sprechen bringen. Der Tod hat in der Tierwelt eine andere Bedeutung als bei den Menschen. Man muss den Tieren erst klar machen, dass es so etwas wie Mord gibt. In der Tierwelt ist Töten ganz normal. Fressen und gefressen werden. Was aber sagen die Bäume dazu? Oder bringen die sich auch gegenseitig um? Bäume sind rätselhaft. Sie haben tiefe Gedanken, aber sie lassen sich nicht entschlüsseln. Bäume denken wie Poeten. Vielleicht sind Bäume wie Polizisten und lösen den ganzen Tag Kreuzworträtsel. Vielleicht sollten wir alles so belassen, wie es ist. Der dritte Mord wird landesweit für Schlagzeilen sorgen. Und am Wochenende werden Neugierige in den Wald strömen und ich werde Würste und Sandwiches verkaufen wie noch nie. Sie können mir dabei behilflich sein, Herr Maloney. Sie haben mich engagiert, um Morde aufzuklären, nicht um Würste zu braten. Mit dem dritten Mord ist die kritische Grenze überschritten worden. Zwei Morde führen dazu, dass die Leute eine Gegend meiden. Der dritte Mord führt zu einer Faszination des Schreckens und wirkt anziehend. Und was würde ein vierter Mord bewirken? Internationale Publizität. Nach dem vierten Mord könnten wir auf internationale Küche umstellen. Die Bäume mögen es nicht, wenn zu viele Menschen im Wald sind. Dann sollten Sie den Wald künftig meiden. Vielleicht sind Bäume allergisch auf Menschen, die ihre Gedanken lesen möchten. Sie haben mir übrigens immer noch nicht verraten, woran ich die ganze Zeit denke. An was wohl? Männer denken immer nur an Sex, wenn sie mich sehen. Ich dachte aber gerade an ein Steak mit scharfer Soße. Um die Gedanken eines Lebewesens lesen zu können, muss ich mich während mehrerer Tage mit diesem Lebewesen auseinandersetzen. Nur zu, folgen Sie mir auf Schritt und Tritt. Menschliche Gedanken sind langweilig. Selbst Schnecken denken interessantere Dinge als Menschen. Kein Wunder, die haben auch genug Zeit auf ihrem langen Weg von A nach B. Ich hingegen muss heute noch einen Mord aufklären. So schnell? Können Sie nicht bis zum Wochenende warten? Ich habe gehört, dass ein Busunternehmen Ausflüge in den Wald organisiert. Das wird das Geschäft meines Lebens. Sie rief bei einer Metzgerei an und bestellte eine Wagenladung Würste. Frau Kern konzentrierte sich wieder auf die Tierwelt. Und ich fuhr ins nächste Restaurant und konzentrierte mich auf das Tier, das auf meinem Teller lag. Es hatte mir nichts mitzuteilen. Ganz im Gegensatz zu Frau Rossi, die mir den Teller auf den Tisch gestellt hatte. Suchen Sie auch nach einem Schatz. Auf dem Teller bin ich nicht fündig geworden. Der dritte Tote hat hier an diesem Tisch gesessen, ehe er in den Wald ging. Hat er aus Versehen ein Messer mitgenommen? Er hatte einen Plan dabei. Er sagte, der Plan stammte aus der Römerzeit. Aber wenn Sie mich fragen, stammte der Plan aus einem Laserdrucker. Was erzählt man sich eigentlich in der Gegend? Ist was dran an dem Römerschatz? Gerüchte gab es immer wieder, aber in den vergangenen Jahren wurde der Waldboden unzählige Male mit Metalldetektoren abgesucht. Außer ein paar simplen Geldstücken und rostigen Nägeln hat man aber nie etwas gefunden. Gibt es auch Gerüchte über die drei Morde? Allerdings. Der Römer soll sie auf dem Gewissen haben. Ein Römer? Ist er aus dem Ortsmuseum geflohen? Der Römer ist ein junger Mann, der etwas wirr im Kopf ist. Er glaubt, dass er in einem früheren Leben ein römischer Feldherr war. Und jetzt läuft er in Sandalen herum und bringt Schatzsucher um die Ecke? Er war nach dem ersten Toten hier und hat damit geprahlt, dass er den Mann eigenhändig den Abhang hinuntergestoßen hat. Haben Sie das der Polizei gemeldet? Ja, der Römer ist bekannt dafür, dass er gerne prahlt. Er hat letztes Jahr damit geprahlt, eine Scheune angezündet zu haben. Es stellte sich aber heraus, dass spielende Kinder den Brand verursacht hatten. Hat dieser Römer auch noch einen bürgerlichen Namen? Ja, dreimal dürfen Sie raten. Caligula. Falsch. Machen Sie es nicht spannend. Ich möchte die Morde noch vor Mitternacht aufklären. Der Römer heißt Römer. Und fühlt sich deshalb als Römer. So ist es. Und wo wohnt der Römer? Bis vor kurzem lebt er bei seiner Mutter. Und die Mutter heißt auch Römer? Nein, sie hat wieder ihren Mädchennamen angenommen. Sie heißt Lisa Berger. Die Frau, die im Wald Würste verkauft. Sie ist sehr geschäftstüchtig. Ihr Sohn aber ist ein Taugenichts. Er soll einige Zeit in einem Heim gelebt haben. Wieder einmal war ich von einer Klientin bitter enttäuscht worden. Während mir Frau Rossi einen Grappa servierte, überlegte ich, weshalb mir Frau Berger nichts über ihren römischen Sohn erzählt hatte. Ich versuchte, sie mit meinem Handy zu erreichen, scheiterte jedoch kläglich an einem Funkloch. Meine Klientin war damit beschäftigt, Würste zu braten, als ich sie nach ihrem Sohn fragte. Frau Kern saß derweil auf einem Stuhl und versuchte, die Gedanken der Ameisen zu lesen, die emsig um unsere Schuhe krochen. Ameisen sind faszinierend. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sich telepathisch verständigen. Offenbar klappt die Verständigung nicht einwandfrei, sonst würden sich die Ameisen gegenseitig warnen, nicht zu nahe an meine Schuhe zu kommen. Ein Ameisenleben zählt nicht. In ihrem Verständnis gibt es nur das Ganze und natürlich die Königin. Das ist fast wie bei den Römern. Da gab es den Kaiser und unzählige Wesen in Sandalen und mit albernen Helmen. Apropos Römer, Frau Berger, weshalb sagten Sie mir nicht, dass Ihr Sohn einen Sprung in der Schüssel hat? Ich brate die Würste vor. Danach brauche ich sie nur noch in der Mikrowelle zu erhitzen. Das spart Zeit. Ich rechne mit einem gewaltigen Ansturm am Wochenende. Vielleicht kann mir Frau Kern sagen, an was Frau Berger gerade denkt. Hauen Sie ab. Ist das alles? Sie wiederholt den Satz in Gedanken immerzu. Das stimmt nicht ganz. Zwischendurch denke ich auch daran, wie schön es wäre, wenn ich Sie jetzt grillieren könnte, Herr Maloney. Ich schmecke roh am besten. Möchten Sie probieren? Einmal reinbeißen ist erlaubt. Die Ameisen befürchten, dass am Wochenende die Erde so erschüttert wird, dass ihre Hügel darunter leiden könnten. Sie haben mich engagiert, Frau Berger. Das war ein Fehler. Sie dachten nur an Ihr Geschäft und nicht an Ihren Sohn. Ich konnte nicht ahnen, dass er dahinter steckt. Jetzt aber sind Sie sich sicher? Er rief mich gestern Nacht an und er kündigte weitere Taten an. Im Namen der Römer. Er sagte, es sei ein Frevel, wenn nicht Römer den Schatz finden sollten. Die Ameisen wissen nichts von einem Silberschatz. Und sie kennen sich hervorragend aus im Wald. Seit wann hat Ihr Sohn diesen Römer-Tick, Frau Berger? Er hat sich immer gerne Filme angeschaut mit Gladiatoren und Christen, die den Löwen verfüttert wurden. Das Fernsehen ist schuld daran, dass wir den Blick für die Natur verloren haben. Dabei haben uns Tiere viel mehr zu sagen. Bei den Vögeln gibt es Liebesgeschichten, die tiefer sind als alles, was wir kennen. Und wenn sich zwei Schnecken lieben, heulen sich die zuschauenden Igel ins Taschentuch. Mein Sohn ist nicht böse. Ein netter Junge bringt nicht drei Menschen um. Er sagt, dass es schon fünf waren. Ein Massenmörder im Silberwald. Wo sind die anderen beiden Leichen? Mein Ex-Mann und ein Radiomoderator, der morgens Römerwitze erzählte. Ameisen haben keinen Humor, während sich Füchse ständig die neuesten Hühnerwitze erzählen. Ich fragte sie nach einem Hühnerwitz, doch Frau Kern war gedanklich bereits wieder im Reich der Ameisen. Frau Berger erzählte mir einige Schauergeschichten aus der Kindheit ihres Sohnes. Ich machte mich darauf gefasst, einem römischen Sandalenmonster zu begegnen, traf aber vorerst nur auf zwei Gestalten, über die sich vorerst sicherlich auch schon Witze erzählten. Wir haben einen Teil der Spuren ausgewertet, Maloney. Wir fanden Spuren fremder DNA. Mindestens 254. Die Leute lassen überall ihre Hautschuppen liegen, Maloney. Aber immerhin wird der Täterkreis eingeengt. Nur eine dieser Hautproben ist identisch mit Herrn Römer, der hier im Wald sein Unwesen treibt. Herr Römer? Das kann nicht sein. Er ist mein Verbündeter im Kampf für einen ruhigen und sauberen Wald. Das verstehe ich nicht, Maloney. Wir haben keine Hinweise auf alte Römer gefunden. Herr Römer ist ein junger Römer. Junger Römer? Wurden die neu angesiedelt im Wald? Davon habe ich nichts gelesen, Maloney. Luchse und Bartgei, aber doch keine Römer. Herr Römer setzt sich dafür ein, dass der Silberwald zu einer Oase der Ruhe wird. Aber die Natur ist außer Rand und Band. Es wird weitere Opfer geben. Sie möchten doch nicht noch eine Nacht in der Zelle verbringen, Herr Strebel. Mein Anwalt wird mich rausholen. Unverzüglich. Sie werden sich mit Ihrem Anwalt eine Zelle teilen, wenn Sie so weitermachen. Vielleicht sollten Sie sich darauf konzentrieren, den echten Mörder zu überführen. Keine Angst, Maloney. Wenn alle Spuren ausgewertet sind, haben wir den Täter. In 8 Jahren? Wenn wir unsere Computer mit einem schnelleren Chip aufrüsten, dann benötigen wir nur 4 Jahre. Allerdings fehlt uns das Geld, weil gewisse Privatdetektive kaum Steuern bezahlen. Ich erklärte ihm, dass dieser Fall ganz ohne Steuererhöhungen zu lösen war. Ihr willigte schließlich ein, sich im Wald zu verstecken, während ich mich als Schatzgräber verkleidete und den Waldboden umgrub. Schon bald erhielt ich Gesellschaft. Was machen Sie da? Ich grabe nach dem Sinn des Lebens. Das ist ein Frevel. Dieser Wald war ein Heiligtum der Römer. Laufen Sie deshalb in albernen Sandalen durch die Gegend, Herr Römer? Sie kennen mich. Mein Name ist Nero. Ich bin Ihr Kaiser. Ha, das ist gelogen. Sie sehen nicht aus wie Peter Ustinov. Aber ich sehe aus wie Philipp Meloni. Ihre Mutter hat mich engagiert. Meine Mutter denkt nur ans Geschäft. Ich aber denke an meine Wurzeln. Der Schatz der Römer muss unangetastet bleiben. Und wenn ich weitergrabe, bringen Sie mich um? Mit Ihrer eigenen Schaufel. Oder möchten Sie lieber erstochen werden? Waffe hoch und Hände weg! Im Namen von Asterix und Obelix, Sie sind verhaftet. Ich bin nicht bewaffnet. Das spielt keine Rolle. Sie wollten Philipp Meloni erschlagen. Das ist zwar durchaus verständlich, aber trotzdem strafbar. Auch wenn Ihnen das Gericht mildernde Umstände zugestehen wird. Nicht aber bei den anderen Morden. Aus dem Weg, Morituri de Salutant! Das kenne ich. Die Todgeweihten grüßen euch. Ist das aus dem Film Status Quo Vadis oder Ben der Hurensohn? Meine Mission ist noch nicht beendet. In diesem Land werden alte Römerstraßen von Autos befahren. Das ist ein Skandal! Und die Polizei erzählt sich alberne Römerwitze. Dann muss ich sie töten. Im Dienst erzählen wir uns keine Witze, Maloney. Humor wurde aus unserem Dienstreglement gestrichen. Nicht aber der finale Rettungsschuss. Gegen Schusswaffen komme ich nicht an. Ich verwende nur Lanzen, Keulen, Messer und meine bloßen Hände. Ich ergebe mich. Na nun, was ist das? Das war Ihr finaler Rettungsschuss. Egal, Maloney. Die übrigen Vögel werden mir dankbar sein, wenn in diesem Wald wieder Ruhe einkehrt. Tatsächlich störten sich die Spaziergänger im Wald wieder am Gestank der Mülldeponie und kamen deshalb immer spärlicher. Das Gerücht um den Römerschatz hielt sich eine Weile, doch Schatzsucher ließen sich kaum noch blicken. Dafür erblickte ich in einer Talkshow im Fernsehen Frau Kern, die versuchte, die Gedanken eines Kanarienvogels zu lesen. Frau Kern errötete. Vielleicht lag es daran, dass Kanarienvögel manchmal auch schweinisches Zeugs denken. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philipp Meloni. Sie hörten Der Schatz im Silberwald, dritter und letzter Teil.